Wir beginnen das zweite Podium mit dem Vortrag von Gerhard Scheidt mit dem Titel Folter und Vernichtung, Jean-Améry's immanente Kritik an der Philosophie Jean-Paul Sartres. Gerhard Scheidt lebt als freier Autor in Wien, studierte Musik, Philosophie und Theaterwissenschaft in Wien und Berlin. Er ist Mitherausgeber der Jean-Améry-Werkausgabe. Unter anderem hat er veröffentlicht Verborgener Staat, lebendiges Geld zur Dramaturgie des Antisemitismus, sowie Suicide Attack zur Kritik der politischen Gewalt und Quälbarer Leib, Kritik der Gesellschaft nach Adorno. Gerhard hat auch die Wiener Jean-Améry-Konferenz im Oktober organisiert und auf die Zeitschriften wurde ja schon hingewiesen, die Sie dort beide mit Améry-Schwerpunkt kaufen können. So, Gerhard, du hast das Wort. Ja, danke. Der bekannte Historiker Dan Diener hat vor kurzem eine Kritik an den heute schon so oft erwähnten Essay von Jean-Améry über die Tortur zu formulieren versucht. Dan Diener sagt, dass Améry mit seiner Darstellung der Folter Auschwitz überschrieben hätte. Der namenlose Tod der Todesfabriken werde durch das individuelle Schicksal des Gefolterten eskamotiert. Als Grund dafür nennt Diener, dass damals in den 60er Jahren, als Améry seinen Essay schrieb, dass damals eine diskursive Hegemonie des Folterthemas obwaltete, nämlich im Zuge des Algerienkriegs und der damals allgegenwärtigen Diskussionen über die Anwendung der Folter. Einerseits argumentiert Dan Diener eher diskurstheoretisch, will sagen, es sei gar nicht möglich gewesen, anders über den Holocaust zu schreiben. Dafür war gleichsam die Zeit noch nicht reif, so wie sie heute inzwischen gereift wäre. Andererseits lässt sich in seiner Argumentation doch auch ein Vorwurf, ein Urteil heraushören, ohne dass aber dieses Urteil des Näheren expliziert wird. Dem widerspricht nun aber ein Erfahrungsbegriff, wie ihn noch Adorno besaß, als er 1964 auf den Essay über die Tortur auf Jean-Améry's Aufsatz über die Tortur stieß und sogleich in seiner Vorlesung zur Metaphysik seinen Studenten empfahl. Das war eine Vorlesung, die Adorno, die aufs Engste korrespondiert mit der negativen Dialektik von Adorno, die er damals gerade abgeschlossen hatte. Adorno sagt, Améry, ein ihm ganz unbekannter Autor, habe hier die Veränderungen in den Gesteinsschichten der Erfahrung, die durch Auschwitz bewirkt worden sind, auf bewundernswerte Weise zum Ausdruck gebracht. Das heißt, Adorno nimmt in der Art und Weise, wie Améry über die Tortur schreibt, die Todesfabriken wahr, die Vernichtung in Auschwitz, die Améry in den anderen Texten des Bandes jenseits von Schuld und Sühne unmittelbar zur Sprache bringt. Das sind aber Texte, die er damals zum einen noch nicht publiziert hatte, zum anderen gerade erst schrieb, die also Adorno noch gar nicht kennen konnte. Denn er kannte damals, wie gesagt, nur den Essay über die Tortur, der war damals in der Zeitschrift Merkur zu lesen. Und die anderen Essays des Bandes Jenseits von Schuld und Sühne sind erst 1966 erschienen, im selben Jahr übrigens wie die negative Dialektik. Das heißt, Adorno nimmt eigentlich im Tortur-Essay selber den Zusammenhang dieses Aufsatzes mit den anderen Texten des Bandes wahr. Und die Rezeption aber von Améry's Tortur-Essay, und das zeigt sich auch eben noch bei Dan Diener, die verläuft geradezu in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, hier wird immer nur der Tortur-Essay aus dem Zusammenhang des Bandes Jenseits von Schuld und Sühne herausgelöst und getrennt betrachtet. Adorno ist jedoch einigermaßen erstaunt darüber, dass ihn diese Erfahrung auf die er hier stößt, dass ihn diese Erfahrung in einer ihm selber ganz fremden philosophischen Armatur anspricht, in der Sprache und Begrifflichkeit, nämlich der französischen Existenzialphilosophie. Diesem Staunen möchte ich ein wenig nachgehen. Es wird nicht kleiner dadurch, wenn man in Sartres frühem Hauptwerk Lettre et le Néant das berühmt-berüchtigte Diktum findet, dass wir auch unter der Folter unsere Freiheit nicht verlieren. Und auf Amary hat dieses Werk von Sartre großen Eindruck gemacht, sowie die wenig später entstandenen Reflexions sur la question juive. Es ist doch eigenartig, dass Jean Amary sich nirgendwo in Jenseits von Schuld und Sühne ausdrücklich auf dieses Diktum Sartres bezieht, auch nicht in seinem Essay über die Tortur. Und dennoch, denke ich, ist der ganze Essay, den Amary da geschrieben hat, eine Auseinandersetzung mit diesem Diktum, weil er nämlich das zum Thema macht, worüber der Satz Sartres blind oder gleichgültig hinweggeht. Für Sartre ist ja der körperliche Schmerz, ich zitiere nur ein Beispiel für die Kontingenz, und es gäbe tausend andere ihrerseits kontingente Weisen, unsere Kontingenz zu existieren. Amary widerspricht mit seinem ganzen Text, ohne sich explizit, wie gesagt, auf ein Sartre-Zitat zu beziehen. Der Schmerz der Tortur ist kein Beispiel wie tausend andere. So lautet hier die implizite Kritik, die Amary formuliert. Wenn Sartre schreibt, das Schmerzbewusstsein sei Entwurf auf ein späteres Bewusstsein, das leer von jedem Schmerz wäre, das heißt, dessen Dasein nicht schmerzhaft wäre, auch wieder ein Zitat aus das Sein und das Nichts, dann ist das Schmerzbewusstsein in dieser Perspektive betrachtet noch etwas Vergleichbares. Im Schmerzbewusstsein der Tortur jedoch ist der Entwurf auf ein späteres Bewusstsein, das leer von jedem Schmerz wäre, nur Mittel im Entwurf auf den Tod, der vom Folterer stammt. Die Folter besteht darin, den Einzelnen allein deshalb noch nicht zu töten, um ihm zu demonstrieren, dass er tötbar ist. Das kann man aus Amarys Überlegungen herauslesen. Das ist die einzige Bedeutung, die der Leib für den Gefolterten annimmt, und das eigene Schmerzbewusstsein, das doch auf die Abschaffung des Schmerzes zielt, wird zum bloßen Gegenstand dieser Demonstration. Das fühlt der Gefolterte als seine ihm ganz eigene Erniedrigung. So sehen denn auch die Versuche aus, die Folter per Gesetz, per Vertrag gewissermaßen zu begrenzen, auszugrenzen aus den Verhörmethoden, etwa in Form des sogenannten Waterboarding. Die Versuche bestehen darin, dem Häftling wie der Öffentlichkeit im Voraus zu garantieren, sozusagen per Vertrag zu garantieren, dass er nicht zu Tode kommen wird, um dann im Vollzug in ihm genau dieses Gefühl, dass er jederzeit getötet werden kann, zu erzeugen. Der Leib, an dem die Tötbarkeit demonstriert wird, schließt aber kategorisch aus, die Freiheit, die der Mensch nicht verlieren kann, von der Sartre spricht, Freiheit im Sinne also auch von Kant, die Freiheit, die der Mensch nicht verlieren kann, und die Freiheit, die ihm unter der Folter genommen wird, von der Amary spricht, noch aufeinander zu beziehen. Sartre jedoch fehlen für diese Freiheit, die der Gefolterte nicht mehr besitzt und die durch gesellschaftliche Vermittlungsformen geschaffen wird, die Begriffe. Er hat sie an die Ontologisierung verloren, und in bestimmter Hinsicht kann man Sartres frühe Philosophie als eine Ontologisierung der Vermittlungslosigkeit bezeichnen. Ich möchte das kurz erläutern. Sartres Freiheitsbegriff hat ja nicht mehr wie der kantische das Bezugssystem des Intelligiblen, der moralischen Gesetze, des kategorischen Imperativs. Das ist der wesentliche Unterschied zur kantischen Freiheitsphilosophie. Bei Kant ermöglicht nämlich der Imperativ eine Art Eingrenzung und Abstufung der Verantwortung im Hinblick darauf, dass hier angelehnt ans Vertragsverhältnis das Handeln in einem bestimmten und bestimmbaren Fall formell eingeschränkt wird auf das Verhältnis des einen Individuums zum jeweils anderen. Bei Sartre nun existieren solche Vermittlungsformen nicht mehr. Das ist das ganze Geheimnis seiner Lehre vom Ich, vom Für-sich-Sein, auf der einen Seite vom anderen, vom Blick des anderen und von der Situation. Es gibt hier keine Vermittlungsformen mehr. Stattdessen wird die unmittelbare Verantwortung des Einzelnen für das Ganze postuliert und eben darin könnte Lettre et le néant als die Subjektphilosophie im Zeitalter des Nationalsozialismus begriffen werden. Hat doch gerade der Nationalsozialismus alle durch die bürgerliche Gesellschaft entwickelten Vermittlungsformen, die ja immer auch Vertragsformen sind, zugunsten der unmittelbaren Herrschaft von Banden, der Formationen von Partei, Staat, Wehrmacht und Kapitalgruppen aufgelöst, worin letztlich sogar die Einheitlichkeit des Gewaltmonopols zu Schanden ging. Einheit in dieser vollendeten Formlosigkeit, und so haben sie ja Franz Neumann auf der einen Seite und Hannah Arendt auf der anderen Seite sehr genau analysiert, diese Formlosigkeit als Formlosigkeit oder Strukturlosigkeit auch bezeichnet im Nationalsozialismus. Neumann ging sogar so weit, dass er dem Nationalsozialismus absprach, überhaupt einen Staat bilden zu können, sein Unstaat. Einheit in dieser vollendeten Formlosigkeit von Herrschaft, die bereits sozusagen über die staatliche Form hinausging, gibt es letztlich nur noch darin, dass alles auf den Vernichtungskrieg ausgerichtet wird, auf die Vernichtung der Juden. Das ist eine Konsequenz, die auch Franz Neumann nicht wirklich gezogen hat und auch Hannah Arendt nicht. Bei Franz Neumann deutet sich das nur an, aber sein Schüler Raoul Hilberg hat sie dann gezogen. Dass also die Einheit des Ganzen sich nur noch herstellt über die Ausrichtung auf den Vernichtungskrieg, auf die Vernichtung der Juden. Und so, um jetzt wieder zu Sartre zurückzukehren, so entspricht es umgekehrt durchaus einer inneren Notwendigkeit, dass Sartre etwas wie einen kategorischen Imperativ erst zurückgewinnen konnte, als er 1944 das Porträt des Antisemiten schrieb. Dieses Porträt entwarf, so hätte ja ursprünglich seine Schrift Überlegungen zur Judenfrage, Reflexion sur la question juive, lauten sollen. Nämlich so zu denken und zu handeln, dass der Antisemit nicht herbeiführen kann, was er seinem Wesen nach will, den Tod des Juden. Wobei sich Sartre zugleich auch darüber klar geworden war, dass die schlechte Einrichtung der Welt, von der in Lettre et le néant eben durch jene Ontologisierung der Vermittlungslosigkeit noch gar nicht die Rede sein kann, dass diese schlechte Einrichtung der Welt, von der er jetzt spricht, stets aufs Neue den Antisemiten hervorbringe, solange der Daseinsgrund des Antisemitismus nicht beseitigt sei, der eben in dieser schlechten Einrichtung der Welt fortdauere. Auf die Revolution aber zu warten, die den Daseinsgrund beseitigt, wäre aber eine faule Lösung, sagt Sartre. Also hier hat man schon so etwas wie einen kategorischen Imperativ nach Auschwitz formuliert. Trotz dieser so erstaunlichen Überlegungen zur Judenfrage, bleibt aber die Problematik von Sartres Darstellung der Folter bestehen, indem er nun den Existenzialismus zum Humanismus erklärte und damit sozusagen auch schon über diese frühe Phase seiner Entwicklung hinausging, indem er den Existenzialismus zum Humanismus erklärte, wollte er das Problem durch eine Ideologie des Allgemeinmenschlichen lösen. Es komme, so sagt er, ein Augenblick, und das möchte ich wieder an der Thematik der Folter zeigen, es komme, sagt Sartre, ein Augenblick, wo Folterer und Gefolterter übereinstimmen. Jener der Folterer, weil er an einem einzigen Opfer symbolisch seinen Hass auf die gesamte Menschheit gestillt hat, dieser, das Opfer, der Gefolterte, weil er sein Vergehen nur ertragen kann, wenn er es bis zum Äußersten treibt und weil er den Hass, den er gegen sich selbst hegt, nur erdulden kann, wenn er mit sich alle anderen Menschen hasst. Später wird der Peiniger vielleicht gehängt werden, wenn das Opfer ihm entgeht, wird es sich vielleicht rehabilitieren, aber wer wird jene Messe auslöschen, bei der zwei Freiheiten die Kommunion der Zerstörung des Menschlichen begangen haben. So heißt es in dem Text. Was ist Literatur? Sartre versetzt sich hier in die Situation der Folter, indem er über die Todesdrohung im Grunde hinweggeht, sie in der Tötung der Menschheit, der Menschlichkeit aufhebt, deshalb auch von mir als Ideologie des allgemein Menschlichen bezeichnet. Mit diesem Begriff der Menschheit oder Menschlichkeit scheint es nicht mehr möglich, zwischen Opfer und Täter zu unterscheiden, da doch beide qua Freiheit die Menschlichkeit gleichermaßen zu Grabe tragen. Amaris Tortur-Essay hingegen kann gelesen werden als Versuch, dem Augenblick, wo Täter und Opfer übereinstimmen, dessen Vorhandensein übrigens auch Amari keineswegs leugnet, diesem Augenblick aber die falsche Absolutheit zu bestreiten, die Sartre ihm gibt. Die Messe also zu unterbrechen, bei der zwei Freiheiten die Kommunion der Zerstörung des Menschlichen begangen haben und die Freiheit des Täters von der des Opfers zu isolieren und damit also auch hier den kategorischen Imperativ wieder einzuführen. Während Sartre sagt, dass der Peiniger an einem einzigen Opfer symbolisch seinen Hass auf die gesamte Menschheit gestillt habe, verwendet Amari zunächst nur die Kurzformel Sadismus, davon haben wir schon gehört in Birte Heveras Vortrag, nur die Kurzformel Sadismus, um das Bewusstsein derjenigen zu charakterisieren, denen er sich im Lager Brendonck gegenüberfand, als man ihn folterte. Aber er spürt zugleich etwas vom Ungenügen, der bloß den ersten Blick psychologischen Bestimmung und transformiert deshalb den Sadismusbegriff sofort ins Politische. Das Bedürfnis zu vernichten, auf das Amari bei diesen Tätern stößt, lässt sich als Individuelles nicht fassen. Und hier durchbricht er auch die Ontologisierung. Weil es sich als Individuelles, wie beim gewöhnlichen Sadisten, nicht fassen lässt, ist es letztlich ebenso notwendig zwischen der Folter im Nationalsozialismus und der Folter in anderen Staaten und Epochen zu unterscheiden. Anders als Sartre kann Amari über die Folter als seine Erfahrung überhaupt nur sprechen, auch das wird immer übersehen, überhaupt nur sprechen, wenn er zuvor über Auschwitz gesprochen hat. Er hat ja auch die Reihe seiner Essays zu schreiben begonnen mit dem Essay über Auschwitz und erst danach über die Folter geschrieben, und er hat damit im Grunde die Chronologie der Ereignisse umgedreht, weil er wurde ja zuerst in Brendonck gefoltert und dann nach Auschwitz deportiert. Und er hat diese Reihenfolge der Entstehung der Essays auch im Sammelband, in dem Band Jenseits von Schuld und Sühne beibehalten. Es war ihm also wichtig, den Auschwitz-Essay als Voraussetzung seiner Überlegungen zur Folter zu verstehen. Es geht ihm ja auch nicht um die Tortur im Allgemeinen, im Kern. Es geht ihm jedenfalls nicht um eine Theorie der Tortur, obwohl er natürlich auch über die Tortur im Allgemeinen und die Folter im Allgemeinen spricht, keine Frage. Aber es geht ihm darum, wie eben Adorno sofort erkannt hat, wenn er davon spricht, es geht ihm darum, die Veränderungen in den tieferen Schichten der Erfahrung, die durch Auschwitz bewirkt worden sind, zum Ausdruck zu bringen. Es geht ihm um die Logik der Vernichtung, so bezeichnet Amari im ersten Essay von Jenseits von Schuld und Sühne die Wirklichkeit des Nationalsozialismus, wie sie sich für die Verfolgten darstellt. Die Logik der Vernichtung, und diese Logik schließt aus, dass die Folter, die im Algerienkrieg etwa angewandt wurde oder in Vietnam, und die Folter im Namen des Führers Adolf Hitler kommensurabel sind. Indem er seine Erfahrung unter der Folter vor dem Hintergrund der Vernichtung in den Lagern expliziert, verlangt Amari so zu denken, wie es weder dem Ontologen noch dem Positivisten möglich ist, dass Folter immer Folter ist, und dass sie dennoch im Nationalsozialismus zugleich etwas anderes war. Amari spricht von den in mörderischer Selbstrealisierung gesammelten Gesichtern seiner Folterer. Worin aber dieses Selbst besteht, das sie realisierten, wird zum Gegenstand der Reflexion und der Unterscheidung. Sie wollten, sagt Amari, zum vollgültigen Repräsentanten des Führers werden, von späteren Generationen um der Austilgung ihrer Barmherzigkeit, um des guten Gewissens der Schlechtigkeit willen bewundert. Mehr vermag Amari an dieser Stelle noch nicht zu sagen. Erfahrungen und Erkenntnisse über die deutsche und österreichische Gesellschaft nach 1945, die dann den Gegenstand der späteren Essays, der anschließenden Essays bilden, unter anderem des Essays über die Ressentiments. Solche Erfahrungen und Erkenntnisse über die deutsche und österreichische Gesellschaft nach 1945 erlauben es erst, die Identifikation mit dem Führer als politischen Zusammenhang zu entfalten, diese Identifikation mit dem Führer, die Amerie bei seinen Folterern wahrgenommen hat. Sie lassen schließlich das Bild dieses einzelnen Folterers in das einer ganz bestimmten Gemeinschaft aus Tätern, Mitläufern und Zuschauern umspringen. Also nachdem er erkannt hatte, das muss man auch sozusagen als die Voraussetzung von Amaries Reflexionen begreifen. Erst nachdem er erkannt hatte, wie die Deutschen und die Österreicher den Nationalsozialismus bewältigten, verdrängten, verarbeiteten oder wie immer man das bezeichnen möchte, was er ja sehr genau beobachtet hat, nachdem er das erkannt hatte, war es ihm erst möglich, die Erfahrung, die Erlebnisse, die er hatte, als Erfahrungen zu deuten. Die Erlebnisse, die er im Nationalsozialismus hatte, als Erfahrungen zu deuten. Und so heißt es dann rückblickend, mir schien, ich hätte die Untaten als Kollektive erfahren, vor dem braungewandeten NS-Amtswalter mit Hakenkreuzbinde hatte ich auch nicht mehr Angst gehabt, als vor dem schlichten feldgrauen Lanzer. Die sozusagen empirisch nicht verifizierbare Aussage Amaries, dass im Nationalsozialismus aus anderen Gründen gefoltert wurde, gerade weil die Tortur, wie er sagt, nicht Akzident, sondern Essenz des Nationalsozialismus gewesen sei, diese Aussage ist nur ein bestimmter Ausdruck dafür, dass sie vom Gefolterten als etwas für den Nationalsozialismus Essentielles erfahren werden musste, weil Entschlossenheit zur kollektiven Vernichtung ihr voranging. Eigentlich begreift Amarie dabei Essenz durchaus im Sinne von Sartres philosophischer Bestimmung. Sartre hat ja die heideggerschen Begriffe gewissermaßen umgedreht, nämlich durch das Postulat, dass die Existenz der Essenz dem Sein vorangehe. Das heißt also, auch die Wahl des einzelnen Individuums geht dem Sein voraus. Und eben das wendet Amarie auf Nationalsozialismus und Folter an. Es musste bei jedem Einzelnen, der im Namen der Volksgemeinschaft folterte, wohl eine Entscheidung für diese Logik der Vernichtung stattgefunden haben. Der Übergang vom einzelnen, isoliert betrachteten Folterer zur Volksgemeinschaft als Gemeinschaft von Tätern, Mitläufern und Zuschauern hängt mit einer veränderten Selbstwahrnehmung zusammen. Er habe, schreibt Amarie im Vorwort von Jenseits von Schuld und Sühne, zunächst in den ersten Essays noch nicht mit hinlänglicher Deutlichkeit gesehen, dass seine Situation nicht voll enthalten sei im Begriff des Nazi-Opfers. Erst als er zum Ende gekommen sei und über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein, nachdachte, habe er sich im Bilde des jüdischen Nazi-Opfers gefunden. So wie Amarie unter Opfer einfach die Verfolgten und der Vernichtung Preisgegebenen verstanden wissen will, so meint er mit der Bezeichnung jüdische Opfer die konkret vom Antisemitismus Bedrohten und Vernichteten. Immer wieder betont er, er teile im Übrigen mit den Juden als Juden so gut wie nichts, keine Sprache, keine kulturelle Tradition, keine Kindheitserinnerungen. Er trage auf seinem linken Unterarm die Auschwitz-Nummer. Sie liest sich kürzer als der Pentateuch oder der Talmud und gibt doch gründliche Auskunft. Sie ist auch verbindlicher als Grundformel jüdischer Existenz. So heißt es in dem letzten Essay des Bandes. Jenseits von Schuld und Sühne. Als Paul Celan genau diese Stelle las, notierte er, wer weiß, aus welchem Umkreis des Alten Testaments dieser Gedanke wieder genährt wird. Das heißt, die Armatur der französischen Existenzialphilosophie erscheint Celan wie ein Deckbild. Dahinter, nämlich darin, wie Amarie diese Sprache verwendet um Opfer und Täter zu konfrontieren, vermutet er die jüdischen Traditionen, die Amari nicht kennt und nicht kennenlernen will. Und tatsächlich scheint Amari mitunter in Ton und Ausdruck so etwas wie die Rolle eines negativen Propheten geradezu biblischer Größe in Anspruch zu nehmen. Er mache, heißt es an einer Stelle, ein trauriges Vorrecht geltend, wenn er zu verstehen gebe, dass zwar die Katastrophe als existenzieller Bezugspunkt für alle Juden gelte, doch geistig nach- und vorvollziehen können das katastrophale Ereignis nur wir, die Geopferten. In diesem letzten Essay mit dem Titel »Über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein« tritt nun die Logik der Vernichtung in aller Deutlichkeit hervor. Diese Logik der Vernichtung, von der bereits im ersten Essay über Auschwitz die Rede war, ehe noch etwas über die Tortur gesagt wurde. Diese Logik der Vernichtung zu erkennen, ist zugleich auch das, was Amari sich von der doch so problematischen Bestimmung des authentischen Juden bei Sartre anzueignen vermag. Eine Bestimmung, die sich eben auch in den Reflexions sur la question juive von Sartre findet. Authentisch für Amari sei nämlich derjenige, der sich der Vernichtungsdrohung bewusst wird. Und hier ruft Amari die Situation in Erinnerung, als er 1935 in einem Wiener Café über einer Zeitung saß und die eben drüben in Deutschland erlassenen Nürnberger Gesetze studierte, die Gesellschaft sinnfällig im nationalsozialistischen Staat repräsentiert, den durchaus die Welt als legitimen Vertreter des deutschen Volks anerkannte, hatte ihn, wie er hier schreibt, zum Juden erklärt. Das hieß, hatte über ihn ein Urteil verhängt, ich sei fürderhin dem Tod ausgesetzt. Das heißt, und auch davon war heute schon die Rede, das heißt, Amari erfasst die Gesellschaft wesentlich in der Todesdrohung. Darin liegt die Quintessenz des Gesellschaftlichen für ihn, der sich plötzlich als Jude bezeichnet sieht. Das Kontinuum, das ihn von den Nürnberger Gesetzen über Prügel und Folter nach Auschwitz geführt hat, der Antisemitismus, der die Forderung nach Vernichtung in sich enthält, wie Birte Hevera geschrieben hat. Unter dem Druck einer solchen Erkenntnis muss Amari sich an einem ganz bestimmten Punkt auch gegen Sartres Philosophie des Für-sich-Seins wenden. Also der Begriff des Für-sich-Seins ist ja Sartres Ich-Begriff. In dieser Ontologisierung der Vermittlungslosigkeit, wie sie im Begriff der Situation zum Ausdruck kommt, seiner Erkenntnis, Amaris Erkenntnis gemäß, hätte er sich diesen Begriff des Für-sich-Seins gemäß, hätte er sich angesichts der Nürnberger Gesetze etwa denken können, was immer man von mir auch sage, es ist nicht wahr, wahr bin ich nur, als der ich mich selber im Innenraum sehe und verstehe, ich bin der ich für mich und in mir bin nichts anderes. So aber zu reagieren, erscheint Amari nun insofern gerade als unauthentisch, als er damit das über ihn verhängte Urteil nicht als solches wahrzunehmen bereit wäre, ihm sich also gerade nicht stellen könnte. Und doch denkt Amari noch hier mit Sartre, wenn er gegen ihn argumentiert, als jemand, der die Todesdrohung, die ja an sich aller Herrschaft zugrunde liegt, als jemand, der die Todesdrohung anders als andere erfährt, nämlich als Jude, auf den also die Logik der Vernichtung zielt, die den Nationalsozialismus als etwas über alle andere Herrschaft hinausgehendes bestimmt, als solcher ist er nicht bereit, die Verdrängung der Gewalt in Sartres für sich sein mitzumachen und kann sich gerade darin aber auch auf Sartres eigene Reflexions sur la question juive stützen. Diese Schrift hatte nämlich die gedanklichen Grenzen von Lettre et le Néant an einem entscheidenden Punkt bereits überschritten. Sie weiß, wie ich schon am Beginn betont habe, sie weiß den Antisemiten dadurch bestimmt, dass er den Tod des Juden will und die Situation der Juden dadurch, nicht frei zu sein, Jude zu sein. Das Für-sich-Sein kann angesichts des Antisemitismus nicht wählen, kein Jude zu sein, dieses Für-sich-Sein. Aber es kann nach Sartres Überlegungen doch wählen, authentisch oder nicht authentisch Jude zu sein, wobei allerdings die Wahl der Authentizität hier eine Entscheidung zum Märtyrer gleichkommt. Sartre spricht explizit vom Märtyrer. In und wegen der ihm entgegengebrachten Verachtung zu sich selber zu stehen, so schreibt er. Und hier liegt, wie Miriam Mettler erkannt hat, der für Sartre charakteristische Hang zur Heroik, der Primat der Aktion, worin ein letzter Rest von falschem Idealismus gesehen werden kann, die Möglichkeit der absoluten Ohnmacht des Geistes angesichts der physischen Zurichtung, wie Miriam Mettler schreibt, will Sartre nicht denken. Authentisch ist der Kämpfer, nicht der Flüchtling. Die Problematik des Satzes, dass wir auch unter der Folter nicht unsere Freiheit verlieren, bleibt also auch in den Réflexions sur la question juive bestehen, aber sie wird nun unmittelbar als Antinomie der Gesellschaft kenntlich. Die Freiheit zur Wahl ist allerdings per se voraussetzungslos, sie kann gar nicht anders gedacht werden, nur dass zugleich vom Leibhaften des Einzelnen, der die Wahl hat, nicht abgesehen werden kann, vom Leiblichen des Einzelnen, dass es eine Wahl gibt, durch die dieser Leib vernichtet wird, resultiert eben daraus, aus dieser Gleichzeitigkeit von Bewusstsein und Leib und ebenfalls, dass eine Gesellschaft, die Individuen zwingt, sich dieser Wahl zu stellen, also der Wahl, Märtyrer zu werden, der Inbegriff der schlechten Einrichtung der Welt ist, conditio sine qua non von Herrschaftsverhältnissen. Märtyrer im Sinne Sartres verstanden, im Sinne dessen, was Sartre versteht unter authentischem Judentum. Da Sartre nun im Unterschied zu Lettre et le Néant diese Einrichtung der Welt als Gegenstand eines Urteils reflektiert, wenn er sagt, die Welt ist schlecht eingerichtet, eines Urteils also, das Anspruch auf Allgemeinheit erhebt, als gäbe es wieder ein Transzendentalsubjekt, vermag er auch die Lage der Juden so weit zu begreifen, als er sagt, dass es uns, die Nichtjuden, nichts angeht, ob ein Jude angesichts des Antisemitismus sich so oder anders entscheidet. Das heißt, diese Wahl besitzt der Jude, sagt Sartre, angesichts des Antisemitismus, aber den Nichtjuden geht es nichts an, wie er sich entscheidet. Das ist auch eine merkwürdige Argumentation. Warum macht er dann überhaupt die Unterscheidung zwischen authentischem und nicht authentischem Judentum? Und da zeigt sich natürlich sein eigenes Dilemma, denn es geht uns etwas an, wie Juden auf den Antisemitismus reagieren. Es geht uns nicht Juden, sagt Sartre, etwas an, wie Juden auf den Antisemitismus reagieren, sofern es zumindest unsere eigene Wahl betrifft. Schließlich steht hinter den Reflexions sur la question juive doch die Selbstreflexion des Nichtjuden, der in der Gesellschaft dem kategorischen Imperativ nach Auschwitz folgend ständig urteilen muss, mit wem unter all denen, die vom Antisemitismus unmittelbar betroffen sind, dieser Antisemitismus sich am effektivsten, am wirkungsvollsten, am nachhaltigsten bekämpfen lässt. Und die unterschiedliche Einschätzung der Hamas, die in diesen Tagen iranische Raketen auf Tel Aviv und Jerusalem abfeuert, die unterschiedliche Einschätzung dieser Hamas bei Judith Butler auf der einen Seite und bei Netanyahu auf der anderen Seite, die hat Gegenstand dieser Urteilsbildung zu sein. Die Urteilsbildung kann aber nichts an der Erkenntnis der Tatsache ändern, dass immer die Gesamtheit der Juden von der antisemitischen Drohung ins Visier genommen wird. Und eben diese Erkenntnis hätte selber noch einzugehen in die konkreten Formen, die jeder Versuch, die Antisemiten abzuwehren, die jeder Versuch der Nichtjuden, die Antisemiten abzuwehren, annehmen muss. Die Enttäuschung über Jean-Paul Sartres spätere Unfähigkeit, solche Urteile im Hinblick auf Israel einigermaßen verantwortungsvoll zu bilden, ist angesichts der von ihm in den Reflexions sur la question juive erreichten Durchdringung des Problems erstaunlich und doch auch wieder nicht erstaunlich. war aber schwer zu ertragen für jemand wie Claude Lanzmann oder eben auch Jean Amary. Die Regression von Sartres Urteilskraft, die sich im Engagement für parteikommunistische Praxis und nationale Befreiungsbewegungen niederschlug, diese Regression verweist doch zurück darauf, dass er selbst in den Reflexions sur la question juive die Möglichkeit der absoluten Ohnmacht des Geistes angesichts der physischen Zurichtung nicht denken wollte. Amary akzeptiert die von Sartre für die Juden formulierte Freiheit der Wahl, insofern er sie als die jedem Juden gegebene Möglichkeit begreift, die Vernichtungsdrohung zu erkennen. In dieser Erkenntnis liegt jedoch immer zugleich die Gefahr, der Drohung im Innersten nicht standhalten zu können, sie zu verinnerlichen, also auch das antisemitische Bild des Juden zu übernehmen. Und das kann bis zur Selbstzerstörung gehen. Dieser Gefahr zu wehren, bedarf es hier womöglich tatsächlich eines gewissen Hangs zur Heroik. Das ist jedenfalls bei Amary spürbar, wobei sich der Ton aber dann doch von Sartre unterscheidet. Amary sagt im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Antisemitismus, mit der Drohung, die davon ausgeht: Ich nahm dieses Welturteil an mit dem Entschluss, es in der Revolte zu überwinden. Nicht, da hat man diesen Hang zur Heroik scheinbar in der Formulierung. Und das mag Amary auch empfänglich gemacht haben für die Gewaltrhetorik eines Franz Fanon, worin er Sartre eine Zeit lang folgte. Allerdings relativiert Amary im nächsten Satz schon das Pathos, so wie er später auch die positive Bezugnahme auf Fanon revidierte. Er sagt also: Ich nahm das Welturteil an mit dem Entschluss, es in der Revolte zu überwinden. Revolte freilich, das ist auch so ein Donnerwort. Das kann Amary aber nur schreiben, weil er zuvor die Situation im Lager und unter der Folter beschrieben hat. Es sind darum solche Abschattierungen in der Verwendung der Donnerwörter, der existenzialistischen Donnerwörter, der Donnerworte, worin sich sein ganzes essayistisches Vermögen wie auch der innere Zusammenhang seiner Essays zeigt. Kein noch so groß angelegter philosophischer Entwurf vermag dem gerecht zu werden, was der von den Nazis Gefolterte und Deportierte erfahren hat. Nur eine kleine Aberration vom Begriff etwa der Revolte ist nötig, damit die Ohnmacht durch das, was dem Leib angetan werden kann, dem Gedächtnis nicht verloren geht. Mein Körper, ausgemergelt und schmutzverkrustet, war meine Misere, schreibt Amary. Mein Körper, wenn er sich zum Hieb anspannte, war meine physisch-metaphysische Würde. Mit diesen Worten berichtet er im letzten Essay, der übrigens ebenso auf die Bedrohung Israels bereits zu sprechen kommt, über eine bestimmte Situation im Lager, als er nämlich, nachdem er von einem polnischen Häftlingsvorarbeiter geschlagen worden war, zurückschlug. Auch das eine berühmte Stelle aus Jenseits von Schuld und Sühne. Er kann es in diesen Worten nur tun, weil er in den Essays über Auschwitz und über die Tortur andere Situationen innerhalb der Logik der Vernichtung herausgestellt hat, die eine solche Wiedererlangung der Würde in der Revolte mitnichten mehr zulassen. Was dann als heroische Tönung im Essay von Amary zurückbleibt, lässt ebenso an die Notwendigkeiten denken, die den Israel Defense Forces auferlegt sind, wie auch an den Satz von Franz Kafka: Gerade die Vorsicht verlangt, wie leider so oft, das Risiko des Lebens. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.